des Weibes Samen kam, nachdem die Zeit erfüllet, dir Segen, den Gott Abraham, dem Glaubensheld versprochen, ist wie der Glanz der Sonne angebrochen. Stille. Ein stummer Zacharias preist mit lauter Stimme Gott vor seine Wundertat, die er dem Volk erzeuget hat. Bedenkt ihr Christen auch, was Gott an euch getan, und stimmet ihm ein Loblied an, und stimmet ihm ein Loblied an.